Aber wir sind tatsächlich am Ende. Das heißt, nur eine Frage haben wir noch nicht geklärt. Aber sie interessiert mich offen gestanden nicht mehr. Was sollte das reizende Kleidungsstück im alten Fischerhafen? Frankfurt brachte Ihnen als Hörspiel der Woche Eine feine Gesellschaft von Gerhard Janner. Die Hauptrollen und ihre Sprecher waren der Kommissar Wolfgang Kieling, Sergeant Pierre Ducassé Günther Sauer, das Dienstmädchen Miss Scheiler Heidi Treutler, das Ehepaar Crossfield Carmen Renate Köper und Alf Marholm, die Köchin Miss Runford Sonja Karzau, der Gärtner Mr. Lawbridge Werner Eichhorn, der Arzt war Otto Stern und die alte Dame Friedel Wey. Die Regie hatte Peter A. Stiller und erstmals lief diese Krimiproduktion am 9. September 1967 im Hessischen Rundfunk